7 Landstraße. Von verschiedenen Seiten der SED-Kreissekretär auf einem Motorrad und auf einem Fahrrad Flint. Sekretär, fährst du dein Fleisch abliefern, Flint? Flint, könnte ich's. 4 Wochen Schulung und dazu noch Rotlauf. Die Theorie geht vor dem Fleisch soll, denke ich. Sekretär, du denkst, der Mensch lebt vom Bewusstsein, wie? Regiert, karrt Schutt weg, mauert Häuser, klaubt Fabriken aus dem Schrott mit Margarine. Flint, ich werd's mir von den Rippen schneiden. Sekretär, wann? Flint, ich lass mein Feld sein, vom Pflug weg fahr ich, weil's mir um mehr ist als um meinen Krautacker. Mit einem Sack voll Sorgen zur Partei treff dich und ehe ich abgeladen habe, springst du mir mit dem Sollfleisch ins Gesicht. Auftritt eine dicke Frau mit Fahrrad und riesigem Rucksack. Flint will ab. Sekretär, wir sind nicht fertig miteinander. Flint. Dicke Frau, das ist ein Zufall. 7 Tage im Parteibüro, umsonst, wen suche ich wie die Laus im Frackhemd und kein Fatz von ihm, kein Knopf. Brach steht sein Schreibtisch und am 8. 10 Kilometer vor der Stadt beim Radfahren, dass die Verbindung mit dem Dorf nicht abreißt. Und mit der Bundesfreundin dort, die auch befreit sein will, hier zwischen Flints und Banse, wen treffe ich? Den Genossensekretär. Mein Mann treibt Ehebruch mit seiner Schreibkraft. Sekretär, auf den Rucksack blickend, uninteressiert, so. Dicke Frau, ja. Pause. Er holt sie mit dem Auto ab früh und bringt sie abends heim, auch mit dem Auto. Sekretär, mäßig interessiert, das kostet wohl Benzin, was? Dicke Frau, und nicht seins. Und jeden Sonntag fährt er sie ins Grüne, auch mit Benzin. Sekretär, interessiert, Dienstwagen? Dicke Frau, strahlt, ja, Dienstwagen. Und jeden Sonntag, und ich habe kein Auto und mit dem Fahrrad hängen sie mich gleich ab. Flint lacht. Aber ich weiß genug, bin nicht die Dümmste. Vom Kilometerzähler habe ich hier die Zahlen aufgeschrieben und der lügt nicht. Sekretär, Dienstwagen, gut, wir gehen der Sache nach. So, und jetzt dreh dein Fahrrad um und liefere die Schinken wieder ab, von denen du die Bundesfreundinnen befreit hast. Und der Sache gehen wir auch nach. Und dein Mann, wenn ihm die Marschverpflegung zu gering ist, kann er zu Fuß gehen in den Sozialismus. Die dicke Frau dreht ihr Fahrrad um und fährt schnell zurück. Flint, der wird dich auch die Ehe brechen. Sekretär, er kann es ohne Benzin machen. Flint, vielleicht kann er das nicht. Auftritt ein junger Mann mit Fahrrad. Junger Mann zum Sekretär, ich bin aus Fiedgest, seit Granzow hinter dir her. In Lahne hätte ich dich gehabt, wenn die Kulaken weniger Kühe hätten. Per Rad durch eine Herde Rindvieh, da kannst du auch mit Elefanten boxen. Sekretär, du musst es wissen, was willst du? Braucht euer Bürgermeister einen neuen Papierkorb für meine Briefe, die er nicht beantwortet? Junger Mann, wir brauchen Ersatzteile. Sekretär pflügt mit Pferden. Junger Mann, wir haben keine Pferde. Sekretär, ich auch nicht. Junger Mann, wir können uns nicht selber vor dem Pflug schirren. Sekretär, warum nicht? Der junge Mann mit dem Fahrrad ab. Flint, wie sollen die Massen zur Partei Vertrauen kriegen, wenn du ihnen Saures gibst? Mit schirrt euch selber vor dem Pflug, weil sie Ersatzteile brauchen. Sekretär, hast du welche? Warum sagst du das nicht gleich? Jetzt dauert's länger. Ich muss 3 Dörfer liegen lassen oder morgen in der Sitzung aus dem Ärmel reden, was ich tun werde. Hör zu. Wenn ich dem Jungen sage, gut, ich reiße mir ein Bein aus oder 3 für Ersatzteile und was die Aussaat angeht, ihr seid in der Klemme und der Mensch geht vorm Termin, was passiert? Fein von der Partei, sagt Fiedgest, dass sie uns Ersatzteile besorgt, aber dazu ist sie da und mit der Aussaat warten wir bis nach der Ernte. Die Partei hat uns gesagt, der Mensch geht vorm Termin und wer wird sich gegen die Partei stellen? Die Ersatzteile werden mich 3 Tage kosten, Zeit, Benzin und Stimme. Und vielleicht weiß ich am 3., dass ich sie nicht kriegen kann, für Fiedgest nicht und überhaupt nicht, bis auf Weiteres. Unsere Industrie steckt in den Windeln, die Planung auch, der Staat überhaupt, und es war eine schwere Geburt, Kaiserschnitt nicht zu vergessen. In Fiedgest werden Sie sich jetzt ein Bein ausreißen und ich schicke Ihnen eine Reparaturkolonne auf den Hals, wer weiß, ob Sie da noch Ersatzteile brauchen. Flint. Ich hab's auch manchmal satt, zum Beispiel, wenn die Genossen mir in der Versammlung umfallen. Das kriecht dem Bürgermeister nach, ehe du bis drei zählst, dem Kulaken in den Hintern. Und was du an den Haaren etwa in die Versammlung schleifst, kuscht auch. Umsiedler, feige Hunde. Und du stehst da wie Gott im Hemd, allein. Revolution ist eine Kleinigkeit mit Vollmacht. Wenn du ein Gesetz hast, beispielsweise, mit Zuchthaus wird bestraft, wer die Mütze abnimmt vor einem Kulaken. Oder kannst den Bürgermeister an die Wand stellen, einfach, der nicht funktioniert. Sekretär lacht. Genosse Mauser hat Redeverbot, Flint. Bautzen ist das Höchste oder eine Reise hinter den Ural in schweren Fällen. Damit müssen wir auskommen, du auch. Zu wenig Hände, zu viel Arbeit und den Amerikaner vor der Nase, der auf seiner Bombe sitzt. Noch Fragen? Flint, ja. Sekretär, braucht ihr Agitationsmaterial? Flint, an Papier ist kein Mangel. Sekretär, habt ihr Traktoren bekommen? Flint, zwei Stück. Sekretär, Bücher auch? Flint, Bücher auch. Sekretär, lies nach, was du nicht verstehst und sing nicht wie ein Kandidat nach dem ersten Agitationseinsatz. Und steck den Revolver ein, alter Sektierer. 10 Minuten, mach 3 Dörfer, die ich rechts liegen lassen muss. Deine Schuld, wenn die katholisch bleiben oder morgen leer stehen durch Westflucht. Von verschiedenen Seiten, Blinde 1, Flints erste Frau zu Fuß und der Kreissekretär mit Motorrad. Sekretär, wohin, Genossin Flint? Flinte, in die Stadt zum Doktor. Sekretär, ich habe deinen Mann getroffen. Warum marschiert ihr getrennt? Flinte, das Fahrrad hat er mitgenommen ins neue Leben. Die Frau war ihm zu alt. Sekretär, die Ausbeuter haben wir vom Hals. Wer sich duckt, macht neue. Ich sollte dich laufen lassen. Steig auf. Flinte 1, Sekretär. Sekretär, die Massen sehen dir nicht bloß auf den Bauch und auf die Finger. Dein Bett steht auf der Straße. Du bist die herrschende Klasse. Flint, steig ab. Wie willst du den Staat lenken, wenn dir der Schwanz über den Kopf wächst? Flint steigt vom Rad, das kann ich schon singen. Flint übergibt das Fahrrad, Sekretär und Flinte 1 nach verschiedenen Seiten ab. Flint, warum kommst du nicht gleich mit dem Kastriermesser? Das muss ich mir sagen lassen von einem, der Thälmann bloß auf Bildern gesehen hat. Abfährt sie und ich stehe da mit 2 Beinen 12 Kilometer vor mir. Das muss mir passieren. 18 hat keiner gefragt, wohin mein 3. Bein steht. Das Fleisch soll haben wir mit dem Gewehr beglichen. Jetzt ist halb Deutschland unser und auf einmal soll ich leben wie der Preuße im Gesangbuch. So fromm waren die Pfaffen nicht. Bei denen heißt es bereuen und weitermachen. Einen Papst hat es gegeben sogar, der es erlaubt hat. Jeder mit jeder von Mai bis August. Müssen wir päpstlicher sein als der Papst? Ich höre die Antwort schon, bin ich der Papst? Ich kann es dir nicht erlauben, klemm den Schwanz ein, du bist die herrschende Klasse, nicht schießen, ein Klassenfeind. Und wenn er 10-mal Recht hat, ein Unrecht bleibt. Ich stehe im Klassenkampf mit dem Kulaken, der lässt sich's wohl sein, rund von freier Spitze. Und keiner schikaniert ihn, wenn er fremd geht. Ein Bauer in neuer Westkluft fährt vorbei, da kommt so ein Verbrecher. Hey, was haben wir bezahlt für deine Westkluft, Parasit? Wie viel Fleisch hast du verschoben? Der hat Glück, dass die Partei mich zum Fußgänger degradiert hat. Den hätte ich ausgezogen bis aufs Osthemd. Ich will ja gar nicht viel. Ich bin trainiert drauf, an Fleischtöpfen geradeaus vorbeizugehen. Und keinen Daumen breit ab von der Linie. Fürs bessere Leben, das vielleicht zu spät kommt, was mich betrifft. Und immer morgen, morgen. Und ehe du deinen Fisch hast, hat der Wurm dich noch 10 Kilometer. Manchmal komme ich mir vor wie Moses selber. Der brachte seine Mannschaft auf den Trichter, wo Milch und Honig fließt. Und was für ihn heraussprang, war das Schwarze unterm Nagel. Grad konnte er sie noch fressen sehen, dann starb er. 8. Wiese, Abend. Die FDJler, Schmulka und Siegfried, Bücher schleppend. Siegfried, im Kommunismus, wenn die Arbeit aufhört, Zeit ist umsonst, Maschinen machen alles, so kommt es nämlich, lese ich alle Bücher. Schmulka, mein Wunsch vom Kommunismus ist lang schlafen. statt mit den Hühnern aufstehen, weil die Kuh brüllt, oder der Bauer lauter als die Kuh. Der Melkschemel wäre meine letzte Arbeit, ich hacke ihn mit der Axt klein. Und mein erster Gang wäre im besten Kleid quer durch den Roggen, der mir die Haut geschunden hat, bis Blut kam, beim Garbenbinden und beim Hocken aufstellen. Und wenn der Mohn im ganzen Feld blüht, freut's mich. Abends gehe ich zum Tanz im neuen Westkleid. Wenn ich durchs Dorf gehe, hängen alle Weiber im Fenster, alt und junge, schwarz vor Neid, weil alle Männer mir nachlaufen, aber ich gehe mit keinem, der kein Auto hat. Siegfried lacht. Ein Auto hat im Kommunismus jeder. Schmulka, wenn jeder eins hat, gehe ich auch mit jedem. Siegfried, das darfst du nicht. Schmulka, im Kommunismus darf man. Siegfried, wenn alles aufhört, die Moral hört nicht auf. Schmulka, liebst du mich, Siegfried? Siegfried, warum fragst du, Schmulka? Die kommunistische Moral habe ich dir geschenkt zum Frauentag und zum Geburtstag, Bebel. Die drei Grundzüge lerne ich dir, zwei kannst du schon aus Liebe und du fragst noch. Schmulka wirft die Bücher ab. Siegfried, Schmulka, die Literatur. Schmulka, du liebst mich nicht. Siegfried, erst müssen wir den Kommunismus aufbauen. Und in der Literatur steht, wie es gemacht wird. Versuchung. Schmulka, jetzt oder nie. Auf deinen dritten Grundzug pfeife ich, den ich noch nicht weiß. Und auf Bebel. Und auf die kommunistische Moral. Ich lebe nur einmal, leicht wird keinmal draus. Das ist mein erster Grundzug und mein letzter. Und deine Bibeln kannst du selber schleppen. Dein Kommunismus, der im Buch steht, weiß ich, ob er nicht ausfällt wie der Tanz am Sonntag, wenn die Kapelle stecken bleibt mit Regen. Ich gehe, wenn du mich wiedersehen willst, musst du Eintritt bezahlen. Auf der Leinwand kannst du mich wiedersehen. Sehe ich so aus, als brauchte ich's von einem, der noch feucht ist von der Mutter? Geht, Siegfried, entlarvst du dich, Kulakenbrut? Schmulka, mein Vater ist Mittelbauer. Siegfried, komm zurück. Dich schluckt der bürgerliche Sumpf, wenn du nicht umkehrst. Denk an den ersten Grundzug, noch ist Zeit. Schmulka, ab. Siegfried, ich will, dass sie ein neuer Mensch wird. Sie will, dass ich ihr einen neuen Menschen mache erst. Lass ich's, hat der Verband ein Mitglied weniger. Tu ich's, hat er eins mehr zwar oder zwei in 15 Jahren und verliert keins, aber was ist ein Mitglied gegen die Moral? Ich lasse es also. Warum lasse ich es ungern? Als Mitglied habe ich ein Bewusstsein, aber der Mensch ist ein Ensemble und als Mensch, der ein Ensemble ist, habe ich ein Mitglied, das kein Bewusstsein hat. Es ist spontan, springt von der Linie ab, versteift sich auf den eigenen Vorteil, stellt sich gegen die Leitung, stößt die Beschlüsse um. Ein Widerspruch, wo ist die Lösung? Er sucht in der Literatur. Ohne Widersprüche ging es dreimal schneller mit dem Kommunismus. Zum Beispiel, wer keinen Hunger, wie viel Brot gäb's? Wie viel Moral, wenn nicht die Liebe wäre? Ich ziehe das Blauhemd aus, ja, so wird's gehen. Er tut es. Im Kommunismus wird man weitersehen. Schmulka rennt ab ohne die Literatur. 9. Wiese, Nacht. Auftreten Flint und Flinte 1 setzen sich ins Gras. Flinte, wir waren lang nicht in den Wiesen, Flint. Flint, ja, 30 Jahre lang. Flinte, 31, Flint. Pause. Flinte, du wirst doch nicht dasselbe von mir wollen jetzt wie damals, Flint. Es wäre auch nicht dasselbe. Flint, ja, man wird älter. Flinte, mit anderen kannst du es noch. Flint, bleib sachlich. Dass dein leeres Bett dich wurmt, ich bin der Letzte, der es nicht versteht. Bloß musst du es auf die Straße stellen und ausschreien, lass die Kirche im Dorf. Flinte, ja, und den Pastor in der Köchin. Flint lacht, dann, ich bin dein Mann, mit mir kannst du umspringen. Das ist das eine. Das andere ist, du kannst mich mit mir nicht über einen Kamm scheren. Ich bin, die Leute wissen es, die Partei hier. Das ist, was du madig machst, hackst du auf mich ein, zeigt sein Parteiabzeichen. Flinte, ja, du scheißt drauf, ich soll's blank reiben. Flint, 5 Jahre im Lager, keine Frau und nichts, da will man noch was leben, wenn man freikommt. Flinte, mir war der Schoß auch kein Eisloch die Zeit und ich hätte haben können, wonach mir heiß war. Und hab gewartet die 5 Jahre und wie du gekommen bist, warst für ein halbes. Flint, ich lass dir deine Freiheit, lass mir meine. Flinte, sagte der Bräutigam nach dem 10. Kind. Flint, ich wär's gern, aber ich bin nicht aus Eisen. Hab ich gesagt, ich wär's gern, ich wär's nicht gern. Zu lang hab ich die Liebe nicht geschmeckt, zu gut ist der Geschmack mir in Erinnerung. Die Himmelfahrt für den Proleten war's ein Vorgeschmack vom Kommunismus jetzt. Wir müssen noch allerhand Mist auf die Schaufel nehmen, wenn wir die Welt in einen Garten umbauen wollen aus dem Sturzacker, den sie jetzt vorstellt. Mein Anteil ist nicht größer als mein Anrecht. Flinte, der rote Flint, der rote Schürzenjäger. Flint, nenn's wie du willst, es ist auch das. Gegen Kap hat Schießen genügt, Kimme und Korn auf eine Junkerfresse und Schuss nach dem Exerzierreglement gelernt für den Kaiser mit der Flinte von Krupp. Das war einfach. Dann hat uns die Rechte ins Pulver gepisst, Ebert und Konsorten zuletzt mit Hindenburg, dem alten Nachttopf und Hitler kam und aus der Traum. Kein Unterschied, Kommune oder Sozi, Eintopf mit Stacheldraht. Da musste einer schon Noske heißen und ihr Bluthund gewesen sein. Der kriegte seinen Knochen, Staatspension. Schwer war's, aber zu verstehen leicht. Flinte, wer hat dir die Socken gestopft, gegen Kap und das Hemd gewaschen? Essen in den roten Busch geschleppt, 4 Wochen, wie die SA dich gejagt haben und die Zunge zerbissen im Sturmlokal und kein Wort. Flint, du, und so ist's nicht, dass ich dir's vergess. Es ist aber so, weil wir jetzt oben sind, dass ich auf mehr zu sehen habe als auf 2. Keine Regierung drüber, selber sind wir's. Und Pik ist Trumpf und Macht macht Sorgen, so steht's. Der Staat lenkt sich nicht aus dem Handgelenk wie ein Ochse. Bergab vielleicht, da hat der Stein Beine, aber bergauf geht unsere Richtung. Und so sieht da aus, unser Staat, zusammengeflickt mit eigenen Resten aus 12 Jahren Heil und 2 Kriegen. Nach einer Vorlage, die nicht auf unserem Mist gewachsen ist. Und wir haben ihn nicht selber demontiert, da hapert's bei der Montage. Schnell ist ein Teil falsch eingepasst, auswechseln dauert und es muss in voller Fahrt sein. Wenn der Kahn steht, klauen sie uns die Räder. Da raucht der Kopf. Du kannst nicht schwimmen, da ist Wasser, spring. Du hast den Hals riskiert beim Flugblattstreuen, jetzt mach Gesetze, Junge. Hast das Maul gehalten vor den Gummiknüppeln, eisern, red jetzt. Du kannst nicht, was du nicht kannst, lern im Schnellgang. Alles musst du wissen und das auch noch, wenn du alles weißt, es langt nicht. Wenn's bei dir bleibt, seh aus, was du im Kopf hast. Agitation und Feldbau, Viehzucht und Klassenkampf, vom Gaul auf den Trecker, vom Acker ans Schaltbrett. 2 Hände sind zu wenig, hab ich mehr, schlau sein wie 1000 Mann mit einem Kopf. Da brauchst du eine Frau, die selber Geist hat. Wenn ich die noch mitschleppen muss, wo bleib ich? Das ist nichts gegen dich, woher sollst du es haben? Flinte, ja, schlau wie 1000 Mann, ich bin die Dumme. Hat dir mein Kopf heiß gemacht, solange ich dir woanders heiß genug war? Und woher soll ich es haben, wenn von dir nicht? Und wo hast du es her? Wer hat den Kindern das Brot aus den Zähnen gezogen für Bücher? Du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich hab den Müllschlucker gemacht auf dem Gut. Hättest du die Tochter vom Baron genommen, wenn du Staat machen willst, statt seine Stallmagd? Arbeiten immer auf dem Gut für Taglohn, daheim für nichts und wenig gute Worte. Kinder austragen, in die Welt schreien, aufziehen, bis mir die Brust vorm Bauch hing, auch für nichts. Ein altes Weib, nach dem kein Hahn kräht, Zielscheib für Witze. Abgeschoben für ein frisches Fleisch jetzt, mit dem du deinen Spaß hast. Ich hab auch bezahlt und mehr, als ich herauskrieg. Flint, du weißt zu wenig. Das macht sauer, lern was. Ich sage, was ich weiß, macht mir nicht heiß. Du denkst, dein Kopf ist was zum durch die Wand gehen und was du in den Sand steckst, wenn die stehen bleibt. Was Imperialismus ist zum Beispiel, weißt du's? Flinte ab, von Flint unbemerkt. Flint, Kapitalismus nämlich, wenn er stinkt. Lenin hat's rausgekriegt und 1000 Bücher, was sage ich, 100.000 Bücher hat er auslesen müssen, ehe er's rausgekriegt hat. Wenn du mit Lernen anfängst, gilt kein Aufhören. Da gibt's die Widersprüche zum Beispiel. Da lernst du schon nicht aus. Der Imperialismus und wir, das ist ein Widerspruch, der ist antagonistisch. Das heißt, kein Pardon wird gegeben. Das heißt, er uns oder wir ihn. Das heißt, wir ihn. Was unseren Streit angeht, der ist nicht antagonistisch. Verstehst du es? Was du nicht verstehst, frag. Hey, warum fragst du nicht? Willst du dumm bleiben? Bemerkt, er ist allein, steht auf. Weg ist sie. Und ich habe den Mond agitiert. Das ist auch so ein Mitläufer und kleinbürgerliches Element. Geht ab. Umsiedlerin und ihr geliebter Vondrak. Vondrak, der Mond ist dicker geworden, du auch. Die Frau im Arm, hinter ihrem Rücken Bier trinkend. Das Bier nicht, leider. 4 Jahre Frieden und noch keine 12%. Ein Kriegsgrund. Hast du viel an unterm Kleid? Kann sein, der Rasen zwischen uns wird Staatsgrenze plötzlich. Man hat schon Pferdekalben sehen aus Politik. Du stehst in Russland ohne einen Schritt, ich in Amerika. Und Kinder machen auf dem Grenzstrich ist Export und verboten. Einfuhr wird auch bestraft. Wenn ich bloß nach deiner Brust greife, wird schon geschossen. Er setzt sich. Kann sein, mich trifft der Schlag, ehe ich hier aufstehe. Oder ein Stück von einem Stern, der vor 3000 Jahren geplatzt ist, dich auch. Oder der Boden, mit Füßen getreten seit Adam, von Vieh und Fahrzeug strapaziert, mit Bomben neuerdings reißt, warum soll er halten? Nichts hält ewig, ein Loch kommt zum anderen. Und wir gehen ab dem alten Griechen nach, der in den Krater gesprungen ist, weil ihm kein Bier mehr geschmeckt hat. Ich habe seinen Namen vergessen. Oder die Schwerkraft setzt aus, der ganze dreckige Stern kommt ins Schleudern und wir machen die Himmelfahrt gleich ohne den Umweg durch die Würmer. Kann sein, der Stern trifft einen anderen. Flint zum Beispiel, der mir einen Hof anhängen will. Oder Krüger, die Trichine, der von meinem Durst lebt. Kann sein, die Schwerkraft setzt nicht aus, der Boden hält noch eine Weile. Warum soll er reißen, wenn er so lang gehalten hat? Aber wie lang halt ich? Das Sterben ist dem Menschen angeboren, der Wurm hat den Oberbefehl. Nimm deine Knochen zusammen, Vondrak, und zieh dein Fleisch aus. Umarmung, ein Pärchen geht vorbei. Vondrak, was kommt, geht wieder. Hitler hat 12 Jahre gedauert und ging auch vorbei. Bleib liegen. Wenn du dir schon den Tag versauen musst, 8 Stunden mit Arbeit und für andere, die Nacht gehört mir. Und die ist kurz genug und aus, wenn's hell wird. Und in der Sonne springt kein Bock in Preußen. Im Gras ist auch mehr Platz als bloß für 3.